Ich hatte mit meiner Arbeit angefangen und saß an der Nähmaschine. Und da kam die Frau rein, bei der wir wohnten, und sagte, haben Sie denn kein Radio gehört? Und sie erzählte dann, dass die deutschen Truppen im Westen zum Kampf angetreten waren, nach Holland und Belgien hinein. Und dann habe ich plötzlich hemmungslos geheult. Ich dachte an meinen Mann. Es gab gar keinen besonderen Grund, einfach so loszuheulen. In seinen Briefen war keine Bemerkung darüber gewesen, dass seine Einheit damit etwas zu tun haben könnte. Und die Frau redete auf mich ein und versuchte, mich zu trösten. Ich hörte dann auch wieder auf. Und vor allem dachte ich mir dann auch, das geht ja jetzt sicher schnell im Westen. Und dann können wir doch wieder bald nach Hause. Und da war ich eigentlich froh und wurde wieder ganz ruhig.